In dieser Woche wurden auch die inzwischen berühmt gewordenen Schockbilder aus Norditalien gesendet. Am 19. März eröffnete die Tagesschau mit dem Video einer endlos erscheinenden Kolonne von Militär-LKWs im Morgengrauen, die durch die Stadt Bergamo fuhren. Der Italien-Korrespondent der ARD erklärte dazu: Heute Morgen in Bergamo. Ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi mit Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien. Die Anlagen des Stadtfriedhofs aber sollen dem Ansturm nicht gewachsen gewesen sein. Italien, die in Europa vom Coronavirus am schwersten betroffene Nation, hat seit heute mit offiziell etwas mehr als 3.400 Corona-Opfern mehr Tote als das weit bevölkerungsreichere China zu beklagen. Italien ist damit zum neuen Weltzentrum für Covid-19 geworden. Es folgten Bilder von reglos an Schläuchen hängenden Patienten auf einer Intensivstation. In den Krankenhäusern Norditaliens sprechen Ärzte und Pflegepersonal in diesen Tagen von Krieg. Die Zahl der Eingelieferten ist vielerorts so hoch, dass Ärzte sie nicht mehr alle versorgen können. Sie müssen entscheiden, wem sie helfen und wem nicht. Entscheidungen über Leben und Tod. Eine Krankenschwester berichtet, es gäbe so viele Opfer, dass man kaum mehr Zeit habe, sie zu zählen. Diese aufwühlenden Bilder und der dramatische Begleittext prägten sich tief ins kollektive Gedächtnis der 16 Millionen Zuschauer ein, die diese Tagesschau-Ausgabe sahen. Noch Wochen und Monate später begegneten sie Kritikern der Corona-Maßnahmen in Diskussionen, stets vorgetragen im Ton unduldsamer Empörung. Wie können Sie das Virus so verharmlosen? Haben Sie denn nicht die Bilder der Toten und Sterbenden in Italien gesehen? Der Beitrag und ähnlich gleichartige hatten eine unglaubliche Wirkung. Man konnte fast schon von einer Traumatisierung der Zuschauer sprechen. Urängste wurden direkt angesprochen, tiefste Emotionen geweckt. Die Bilder ließen diejenigen, die sie gesehen hatten, nicht mehr los. Mit sachlichen Argumenten war gegen den medial ausgelösten Schock kaum anzukommen. Tatsächlich war der Beitrag in hohem Maße manipulativ, da er unausgesprochen drei spekulative oder sogar falsche Annahmen unterstellte. Erstens, für die tausenden Toten wäre allein das neue Virus verantwortlich. Zweitens, die Menschen wären ohne das Virus nicht gestorben, sondern hätten noch lange Zeit zu leben gehabt. Und drittens, das Gesundheitssystem in Italien funktioniere sonst gut und breche bei Grippewellen nicht zusammen. Für den Kollaps der Krankenhäuser trage daher ebenfalls allein das neue, außergewöhnlich tödliche Virus die Verantwortung. Nichts davon ließ sich belegen. Italien litt auch infolge der Sparmaßnahmen nach der Finanzkrise unter gravierenden Lücken im Gesundheitswesen. Es existierten viermal weniger Intensivbetten pro Einwohner als in Deutschland. Die Überlastungsgrenze war also viermal schneller erreicht. Zwei Jahre zuvor, beim Massensterben während der Grippewelle 2018, standen die Krankenhäuser in der Lombardei daher schon einmal vor dem Kollaps. Damals allerdings von der Weltpresse unbemerkt. Was interessierten auch, so ließe sich sarkastisch fragen, soziale Notlagen in einem widerspenstigen Pleiteland? Was die Todesursachen der Verstorbenen anging, so waren diese alles andere als eindeutig geklärt. Einer 2000 Todesfälle umfassenden Untersuchung des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts vom 17. März zufolge, die der ARD-Korrespondent zum Zeitpunkt seines Berichtes also hätte kennen können, hatten 99% der positiv getesteten Verstorbenen an einer oder mehreren Vorerkrankungen gelitten. 49% sogar unter drei Vorerkrankungen. Nur bei drei Personen war keine Vorerkrankung bekannt. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug 80 Jahre, was ungefähr der allgemeinen Lebenserwartung entsprach. Nur 17 der 2000 Toten waren jünger als 50. Walter Ricciardi, wissenschaftlicher Berater des italienischen Gesundheitsministers, räumte Ende März ein: Die Art und Weise, wie wir die Todesfälle in unserem Land erfassen, ist sehr großzügig, in dem Sinne, dass alle Menschen, die in Krankenhäusern mit dem Coronavirus sterben, als am Coronavirus gestorben betrachtet werden. Das war in hohem Maße fragwürdig, da in der Statistik üblicherweise die Vorerkrankung als Todesursache gezählt wird. Leidet jemand etwa seit Jahren an Krebs und erkrankt in den letzten Tagen seines Lebens zusätzlich an einer Lungenentzündung, so gilt er dennoch als Krebstoter. Dieses Prinzip wurde in der Corona-Krise auf den Kopf gestellt, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland. Allein das war ein unglaublicher Skandal, der von Regierung und Medien aber mit einem Schulterzucken hingenommen wurde. Im Zusammenhang mit einer Atemwegserkrankung schien es außerdem von Bedeutung, dass im Krisengebiet Norditalien die Luft so schlecht war wie in kaum einer anderen Region Europas, was sich sogar auf Satellitenbildern erkennen ließ. Italienische Forscher sahen einen direkten Zusammenhang der massiven Luftverschmutzung zur Häufung der Corona-Fälle. Nichts davon wurde im Beitrag der Tagesschau erwähnt. Die Schlussfolgerungen hätten auch kaum zur Story gepasst, sondern eine ganz andere, langweiligere, aber nicht weniger tragische Geschichte erzählt. Seit langer Zeit in verdreckter Luft lebende schwerkranke Menschen wurden am Ende ihres Lebens in kaputtgesparte Krankenhäuser eingewiesen, wo sie, zusätzlich an einem Atemwegsleiden erkrankt, durchschnittlich 80-jährig verstarben. Hätte man diese Menschen nicht auf das Coronavirus getestet, wären die Krankenhäuser zwar ebenso überfüllt gewesen, doch man hätte dann lediglich von einer besonders schlimmen Grippewelle gesprochen, was niemanden im Ausland besonders interessiert hätte, so wie es auch 2018 kaum jemanden interessiert hatte. Über landesweite Notstandsmaßnahmen hätte man gar nicht nachgedacht. Warum auch? Das Problem war ganz offenkundig nicht ein einzelnes spezielles Erkältungsvirus, sondern eine verschmutzte Umwelt und ein marodes, unterfinanziertes Gesundheitssystem. Einen Kollaps der Krankenhäuser hatte es 2018 auch in anderen Ländern gegeben, etwa in den USA, wo im Januar jenen Jahres Grippepatienten in Lazarettzelten auf Parkplätzen versorgt werden mussten, als das dort ebenfalls kaputtgesparte Gesundheitssystem dem Ansturm der Kranken nicht mehr länger standhielt. Auch in Deutschland kam es damals zu dramatischen Situationen im Notdienst, die Ärzten zufolge zeitweise nicht mehr beherrschbar waren. Zu Krisenstäben und Notstandsbeschlüssen hätte das nicht geführt. Ohne Killer-Virus war das Leid von Menschen, die sich keine private Sonderbehandlung leisten konnten und auf das öffentliche System angewiesen waren, für die Politik und oft auch für die Medien leider meist uninteressant. Die letzten Schritte zum Lockdown waren nun ein Kinderspiel. Die Angst der Menschen um das eigene Leben und das ihrer Lieben beherrschte vollkommen die Köpfe. Die Bilder aus Italien verunsicherten die Menschen nicht nur, sondern versetzten sie buchstäblich in Todesangst. Mit einer so weich gekochten Bevölkerung konnte man alles machen. Und das tat man dann auch. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verhängte am 20. März eine Ausgangsbeschränkung. Das Verlassen der eigenen Wohnung war in Bayern fortan nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Allein oder allenfalls in Begleitung der eigenen Familie. Söder erklärte, er wolle die Menschen schützen, auch vor sich selbst. Der vormundschaftliche Staat nahm Gestalt an. Die Gesellschaft wurde in winzige Familiengrüppchen parzelliert, die sich nicht mehr begegnen sollten. Lebensfeindlicher ging es kaum. Begründet wurde all dies mit den ständig steigenden Fallzahlen, die sich zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich abrupt verdreifacht hatten. Meldete man in der Vorwoche noch 8.000 Fälle, so waren es in der Woche, an deren Ende der Lockdown stand, schon 24.000. Die Gefahr schien somit greifbar und für jeden verständlich. Was dabei verborgen blieb und erst durch eine Recherche des Magazins Multipolar am 28. März öffentlich gemacht wurde? Im gleichen Zeitraum hatte man auch die Anzahl der Tests verdreifacht, von 130.000 auf 350.000. Die tatsächliche Steigerung der Fallzahlen relativ zur Anzahl der Tests betrug lediglich einen Prozentpunkt. Zwischen dem 9. und 15. März wurden 6% der Untersuchten positiv auf das Virus getestet, zwischen dem 16. und 22. März hingegen 7%. Dieser rasante Anstieg stellte das exponentielle Wachstum der Epidemie dar, von dem alle sprachen. Es handelte sich um eine atemberaubende Irreführung. Am Sonntag, dem 22. März, wusste das in der Öffentlichkeit noch niemand, da das Robert-Koch-Institut die Zahlen zur Menge der Tests noch nicht veröffentlicht hatte. Angela Merkel erklärte an diesem Tag, das Virus breite sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus, weshalb man die Krankenhäuser auf den zu erwartenden weiteren hohen Anstieg der Fallzahlen vorbereite. Anschließend verkündete sie sogenannte Leitlinien für das Verhalten und die Bewegungsfreiheit, beschlossen von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder und ohne Beteiligung von Parlamenten, an die sich alle Bürger des Landes zu halten haben. Konkret: Treffen von mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit wurden verboten, ein Mindestabstand im öffentlichen Raum von 1,50 Meter für verpflichtend erklärt, alle Restaurants geschlossen. Merkel zufolge waren das keine Empfehlungen, sondern Regeln, deren Einhaltung überwacht wurde. Die Ordnungskräfte werden das überprüfen und wo sie Verstöße feststellen, wird es Folgen haben und Strafen geben. Laut der Kanzlerin blieben aber auch Freiheiten. Der Weg zur Arbeit bleibt selbstverständlich weiter möglich. Die düstere Utopie einer verängstigten und freien Gesellschaft schien sich realisiert zu haben. Es hatte nur ein paar Wochen überhitzter, uniformer, vom Zweifel befreiter Medienberichterstattung gebraucht und einer Politik, die sich diese zum Kompass machte.